السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Imam Allah says, Allah must be merciful. Allah is the Most Merciful. Auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist wirklich recht geleitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, für den wirst du niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir sind heute inshallah ta'ala im 11. Block und stehen geblieben auf der Seite 37 beim Kapitel 7.5, in dem es jetzt um die Jilsatul Istiraha geht und wie übersetzt worden ist mit die Sitzpause zur Erholung. Und darunter das Wort Istiraha bedeutet, dass sich ausruhen. Und gemeint ist, dass man sich, bevor man zu einer Raka'a gerade Anzahl aufsteht, das heißt, bevor man zur zweiten Raka'a aufsteht, oder bevor man zur vierten Raka'a aufsteht, sich kurz hinsetzt und dann erst aufsteht. Also man ist in der Niederwerfung, in der zweiten Niederwerfung, und dann normalerweise steht man zur dritten Raka'a, zur zweiten Raka'a oder zur vierten Raka'a ja auf. Und die Frage ist, soll man sich kurz, bevor man aufsteht, kurz hinsetzen und dann erst aufstehen, oder soll man direkt von der zweiten Niederwerfung aufstehen zur nächsten Raka'a? Und dieses kurze Hinsetzen, was manche Leute machen, nennt man Jilsatul Istiraha. Sozusagen das Ausruhungssitzen. Und lesen wir diesen Teil erstmal, inshallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Die Sitzpause zur Erholung, Jilsatul Istiraha. Wenn der Betende seinen Kopf von der zweiten Niederwerfung hebt und zur zweiten Gebetseinheit Raka'ah aufstehen möchte, spricht er den Takbir. Das ist Pflicht. Hierzu hebt er manchmal seine Hände. Bevor er aufsteht, setzt er sich wieder auf seinen linken Fuß in gerader und entspannter Haltung, sodass jeder Knochen an seinen natürlichen Platz zurückkehrt. Na. Zunächst einmal, was den Takbir angeht, auch hier gilt wieder dieser Takbir, den man Intiqal-Takbir nennt. Das heißt Übergangstakbir von einer Position zur nächsten. Auch diesen Takbir spricht man, während man sich bewegt von der zweiten Niederwerfung zur nächsten Position. Und was hier gesagt wird über das Heben der Hände, ist das Gleiche, was wir bereits vorher gesagt haben, als wir gesprochen haben darüber, ob man die Hände heben soll, bevor man sich niederwirft, nachdem man sich erhoben hat vom Ruku'. Und dann die Frage, ob man sich niederwirft, soll man da seine Hände heben? Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Das gilt auch das Gleiche, was wir damals gesagt haben, gilt auch für diese Stelle parallel. Dann heißt es, dass man sich hinsetzt, bevor man aufsteht. Und das ist diese Jilsatul Istiraha, wie wir bereits erklärt haben. Und die Jilsatul Istiraha, die Gelehrten haben darüber unterschiedliche Ansichten. Die erste Ansicht sind diejenigen, die gesagt haben, die Jilsatul Istiraha ist nicht gesetzlich. Jilsatul Istiraha ist nicht gesetzlich, weil sie in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam ziemlich genau zweimal vorkommt. Einmal unauthentisch im Hadith al-Musi' Salatih von Abu Hurairah radiallahu ta'ala an, und einmal authentisch im Hadith von مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه. مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه. Und warum und die Gelehrten dieser ersten Ansicht sagen, in den allermeisten Hadithen, das heißt quasi nur in einer einzigen Überlieferung, kommt das vor von Malik radiallahu anhu.